Hello, hello, hello, friends. Hallo, hallo, hallo, Freunde. Last time we started this subject about the death, the resurrection and the ascension. Letztes Mal haben wir dieses Thema über den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt begonnen. I told you that Jesus didn't hang alone on the cross. Ich habe gesagt, dass Jesus nicht alleine am Kreuz hing. Because we were crucified with him, he took us with him. Denn wir wurden mit ihm gekreuzigt. Er hat uns mitgenommen. Now, it's very interesting that when Paul talks about the cross. Es ist sehr interessant, dass Paulus, wenn er über das Kreuz spricht, he says, I have been crucified. It is Christ. Sagt, ich bin gekreuzigt worden mit Christus. Well, things about crucifixion, Daniel. Aber Paulus erwähnt noch zwei weitere Dinge über die Kreuzigung, Daniel. Look. Schau. Paul also says, I have been crucified to the world. Paulus sagt auch, ich bin der Welt gekreuzigt worden. He was not part of this world while he was in this world. Jesus war kein Teil dieser Welt, während er in dieser Welt war. We have to understand. Und wir müssen das verstehen. We are also not part of this world because we've been crucified to the world. Wir sind auch kein Teil dieser Welt, weil wir der Welt gekreuzigt wurden. And the world has been crucified to us. Und die Welt wurde für uns gekreuzigt. But Paul talks about another aspect about the crucifixion. Doch Paulus spricht noch über einen anderen Aspekt der Kreuzigung. He says, I've been crucified to the law so that I may live for Christ. Er sagt, ich bin dem Gesetz gekreuzigt worden, damit ich für Christus lebe. Means you can't try to get right before God through obeying the law. Das bedeutet, du kannst nicht versuchen, vor Gott gerecht zu werden, indem du das Gesetz befolgst. See, when Jesus died on the cross, I and my sinful nature died too. Als Jesus am Kreuz starb, starben ich und meine sündige Natur ebenfalls. You know, if people would really believe that our sinful nature died with Christ, wenn die Menschen wirklich glauben würden, dass unsere sündige Natur mit Christus gestorben ist, if they would want to, they could live in victory over sins. Könnten sie, wenn sie es wollten, im Sieg über Sünde leben. Most people look at the cross and only see Jesus there. Aber die meisten Menschen schauen auf das Kreuz und sehen dort nur Jesus. Go to look at the cross and see yourself there. Schau auf das Kreuz und sieh dich selbst dort. Your sinful nature, see it there. Deine sündige Natur, sieh sie dort. Dead, destroyed, together with Christ. Tod, zerstört, zusammen mit Christus. Now, the second aspect that we want to talk about, der zweite Aspekt, über den wir sprechen wollen, it's the resurrection. Ist die Auferstehung. You know, it's really interesting. Everybody wants the power of the resurrection, but nobody wants the death. Weißt du, das ist wirklich interessant. Jeder will die Kraft der Auferstehung, aber niemand will den Tod. I want to live by the resurrection power of Jesus. Ich möchte durch die Auferstehungskraft Jesu leben. What comes first, death or resurrection? Nun, was kommt zuerst, der Tod oder die Auferstehung? First comes the death. Zuerst kommt der Tod. Once we understand that we have been crucified with Christ. Sobald wir verstehen, dass wir mit Christus gekreuzigt wurden. And of course, we experience this only by faith. Und natürlich ist die Erfahrung nur durch Glauben möglich. Remember, the currency of heaven is faith. Denk daran, die Währung des Himmels ist Glaube. Absolutely no other currency. Es gibt absolut keine andere Währung. The only currency. Es ist die einzige Währung. By faith, you accept that your sinful nature has died with Christ. Durch Glauben akzeptierst du, dass deine sündige Natur mit Christus gestorben ist. Let's talk about the resurrection. Nun sprechen wir über die Auferstehung. I personally believe, ich persönlich glaube, that the power that resurrected Jesus from the dead, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, it was greater than the power that resurrected Lazarus from the dead. Größer war als die Kraft, die Lazarus von den Toten auferweckte. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Well, because the Bible says Lazarus was dead for 4 days, Jesus only for 3. Nun, weil die Bibel sagt, dass Lazarus 4 Tage lang tot war, Jesus aber nur 3 Tage lang. But you see, Jesus not only died a physical death, he died a spiritual death. Aber schau, Jesus starb nicht nur einen körperlichen, sondern auch einen geistlichen Tod. Power that resurrected Jesus from the dead. Und die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, did not simply bring a body back to life. Hat nicht nur einen Körper wieder zum Leben erweckt. It destroyed the power of death once and for all. Sie hat die Macht des Todes ein für alle Mal zerstört. You know what Jesus said in the book of Revelation? Weißt du, was Jesus im Buch der Offenbarung sagt? I am the one who is life and was dead. Ich bin der eine, der Leben ist und tot war. And I am alive forevermore. Und ich bin für alle Ewigkeit lebendig. I hold the keys of death and hell. Und er sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. So you see, when the power of the Spirit of God went into the Hades, als die Kraft des Geistes Gottes in die Hölle ging, it resurrected Jesus from the dead. Weckte sie Jesus von den Toten auf. Jesus was not the only one that's resurrected there. Jesus war nicht der einzige, der dort auferstanden ist. You and I were resurrected too. Du und ich wurden ebenfalls auferweckt. We were identified in his death, but also in his resurrection. Siehst du, wir wurden mit seinem Tod identifiziert, aber auch mit seiner Auferstehung. That's why Ephesians chapter 1 tells us. Deshalb erklärt uns Epheser Kapitel 1. That same power that raised Jesus from the dead is now active in us. Dass genau dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, nun in uns wirkt. How can the power that resurrected Jesus from the death be in us? Wie kann die Kraft, die Jesus aus dem Tod auferweckt hat, in uns sein? Because when we died with Jesus, we were also resurrected with him. Weil wir, als wir mit Jesus starben, auch mit ihm auferstanden sind. I love how the people talk about this newness of life. Ich liebe es, wie die Menschen über diese Neuheit des Lebens sprechen. When the Bible uses the expression for how Christians are supposed to live. Wenn die Bibel davon spricht, wie Christen eigentlich leben sollen. We are not supposed to live anymore by the old life. Dann sollen wir nicht mehr gemäß dem alten Leben leben. Think about this. Denk mal darüber nach. If you would have been crucified with Christ and that would have been the end. Wenn du mit Christus gekreuzigt worden wärst und dies das Ende wäre. Well, it would be nice because at least my sinful nature is dead. Ja, dann wäre das schön, denn zumindest wäre dann meine sündige Natur tot. But what do I do now? Aber was tue ich jetzt? I'm dead. Ich bin tot. No, no, no, no. Nein, nein, nein, nein. I've been resurrected with Christ. Ich wurde mit Christus auferweckt. Now I can live by that resurrection power. Nun kann ich durch diese Auferstehungskraft leben. The Bible says we should reign in life, Romans 5:17. Die Bibel sagt, wir sollen im Leben herrschen. Römer 5, Vers 17. Every single thing that life throws at you. Herrschen über alles, was das Leben uns entgegenwirft. This is why when Christians are afraid of dying, I keep shaking my head. Wenn Christen Angst vor dem Sterben haben, schüttle ich deshalb immer wieder den Kopf. Like, why would you be afraid of dying? You've already died once and been resurrected. What's your problem? Warum solltest du Angst vor dem Sterben haben? Du bist bereits einmal gestorben und wieder auferstanden. Was ist dein Problem? Those who believe in me, even they die, they will live forever. Was denkst du? Warum sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird, selbst wenn er stirbt, ewig leben? He said this in John 11. Er sagt das in Johannes 11. Christians have already been co-resurrected with Christ. They can never again die. Weil Christen mit Christus auferstanden sind, können sie nie wieder sterben. I use the word die, but in reality we shouldn't even use the word. Ich verwende das Wort sterben, aber eigentlich sollten wir es gar nicht benutzen. Ich benutze es nur, damit die Leute, die mir zuhören, mich verstehen können. It's a human language. Es ist eine menschliche Sprache. It's not really the Christian language. Aber es ist nicht wirklich die christliche Sprache. The language is you move to a different place. Die christliche Sprache ist, du ziehst an einen anderen Ort um. Well, I moved to Teresina. Als ich nach Teresina zog, I didn't say, oh, I died. Habe ich nicht gesagt, oh, ich bin gestorben. Just because I don't live in Sao Paulo anymore. Nur weil ich nicht mehr in Sao Paulo lebe. No, I said, I moved to a different place. Nein, ich sagte, ich bin an einen anderen Ort gezogen. Same thing with Christians dying. So ist es auch mit dem Sterben von Christen. We simply moved to another home. Wir ziehen einfach in ein anderes Zuhause um. And this is what we have to understand. We Christians have been resurrected with Christ. We already overcame death. Das müssen wir verstehen. Wir Christen wurden mit Christus auferweckt. Wir haben den Tod bereits überwunden. From death, you're not afraid of dying anymore. Wenn du den Tod überwunden hast, hast du keine Angst mehr vor dem Sterben. You overcome death, you live by the power that resurrected you. Wenn du den Tod überwunden hast, lebst du durch die Kraft, die dich auferweckt hat. The Bible calls it living in the newness of life. Die Bibel nennt dies in der Neuheit des Lebens leben. Live the resurrection life, my friend. Don't live a miserable earthly life. Lebe das Auferstehungsleben, mein Freund. Lebe kein sichtbares irdisches Leben. After Jesus resurrected, everything had changed. Nachdem Jesus auferstanden war, hat sich alles verändert. No, no, death has no more power. Wir wissen jetzt, dass der Tod keine Macht mehr hat. For us Christians, supposed to be the same thing. Für uns Christen soll dasselbe gelten. This is why the early church understood this so clearly. Deshalb hat die frühe Kirche das so deutlich verstanden. Sie waren nie gestresst, wenn sie den Tod der Märtyrer sterben mussten. Weil sie bereits mit Christus gestorben waren und nun auch mit Christus auferweckt wurden. Sie waren fähig, ihre Feinde zu lieben. Weil sie das Auferstehungsleben lebten, nicht das Leben vor Christus. You're dead to the old. You're resurrected to the new. Du bist tot für das Alte, du bist auferstanden für das Neue. What happens if you believe in your heart? Was würde passieren, wenn du in deinem Herzen glauben würdest, your sinful nature died and a brand new nature was resurrected. Dass deine sündige Natur gestorben ist und eine brandneue Natur auferweckt wurde? What do you think would Paul mean? Was glaubst du, meinte Paulus, when he said, als er sagte, is anyone in Christ? Ist jemand in Christus? New creation. Ist er eine neue Schöpfung? It means, weißt du, was das bedeutet? A resurrected new creation. Eine auferstandene neue Schöpfung. Jesus was not the same after he resurrected than he was before. Jesus war nach seiner Auferstehung nicht mehr derselbe wie vorher. Neither are you. Und du bist es auch nicht. You died a natural human being. And you resurrected a supernatural human. Du starbst als natürlicher Mensch und bist als übernatürlicher Mensch wieder auferstanden. Talk so much about this. Wir könnten noch so viel darüber reden. I'm gonna stop. Aber ich werde aufhören. Next time we're gonna talk about the third part. Nächstes Mal werden wir über den dritten Teil sprechen. Death, Tod, Resurrection, Auferstehung, Ascension, Himmelfahrt. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal.